Stören. Du, keine sonst als du, ist so schön, dass alle sie verehren. Du raubst dem Mann die Ruh, alle liegen dir zu Füßen. Eine Frau so schön wie du darf ab und zu doch niemals ganz ihr Herz verschließen. Du schließt dein Herz nicht zu, möchte dir auf ewig Liebe schwören. Raubst doch mir die Ruh und du musst mich heute Nacht erhören. Du, keine sonst als du, bist die Frau, die alle heiß begehren. Du, schließe mir dein Herz nicht zu.